tiny. Alle meine Freunde sagen, lass die Finger von ihr, denn ich bin kaum noch zu ertragen. Ich red immer von dir, denn du bist online, doch du schreibst nicht. Und ich schlage auf den Schreibtisch, frag mich, ob du grad allein bist oder fühlst du grad das Gleiche. Denn immer wenn du mir gegenüber sitzt und du mich berührst, hab ich das Gefühl, dass es so wie früher ist. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreibe und sie wieder zerreiß. Und dass ich dich liebe und so scheiß. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder für dich schreibe und sie niemandem zeig. Weil ich will, dass niemand davon weiß. Und ich schreibe SMS, doch ich schick sie nicht weg, ob du online bist, ob so. Check dich an deiner Tür, nur geklopft hab ich dich. Ich wollte nur sehen, ob da wer bei dir ist. Alle meine Freunde raten, dich mir aus dem Kopf zu schlagen. Die wissen gar nicht, was sie sagen. Dich zu vergessen dauert Jahre. Und ich geh kaum noch auf die Straße, denn ich seh überall nur Paare. Und trägt ne andere deinen Namen. Ja, da raubt mir fast den Atem. Jedes Mal, wenn eine Frau dein Parfüm an dich trägt, fühl ich mir einen Moment ein, dass du mir direkt gegenüberstehst. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreibe und sie wieder zerreiß. Und dass ich dich liebe und so scheiß. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder für dich schreibe und sie niemandem zeig. Weil ich will, dass niemand davon weiß. Und ich schreibe SMS, doch ich schick sie nicht weg. Ob du online bist, hab ich so oft gecheckt. Ich hab an deiner Tür nur geklopft, hab ich dich. Ich wollte nur sehen, ob da wer bei dir ist. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreib und sie wieder zerreiß. Dass ich dich liebe und so ein Scheiß. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder für dich schreibe.